Begrüßen und einladen möchten wir Sie nun im Rahmen unserer ARD-Themenwoche Kinder sind Zukunft zu unserer Hörspielpremiere aus dem Leben eines unglücklichen Mannes. Das Hörspiel entstand nach dem gleichnamigen und mit dem Finlandia-Preis ausgezeichneten Roman des finnischen Autors Kari Hotakainen. Der 1957 geborene Erzähler gehört längst zu den populärsten Schriftstellern Finnlands. Mit seinen Romanen, so heißt es, gehen die Finnen in den langen, dunklen Wintermonaten zu Bett. Der Kultregisseur Aki Kaurismäki hat dem Autor in seinem Film Classico bereits ein Denkmal gesetzt. Mit Ironie und viel schwarzem Humor stellt Hotakainen in seinem inzwischen sechsten Roman das Konzept Familie nordischer Prominenz in tragisch-grotesker Manier auf den Prüfstand. Endlich eine Drangperiode. Eine Drangperiode für Finnland. Alles begann vor einem Jahr, als ich meine Frau und mein Kind verlor. Sie ging Anfang April fort. In der Dämmerung eines Freitagabends. Mitten im Spiel gegen Schweden. Während einer finnischen Überzahl hatte Helena die Kleine angezogen und nun standen sie bereits in der Diele. Meine Hölle, Matti. Auf ganz kleiner Flamme! Helminen passte zu Karalahti, dessen Schuss wütend gegen den Pfosten traf. Verdammte Scheiße! Ich rannte ihm nach. Helena! Helenas Freundin Zirko Helena. Hatte vor der Tür geparkt. Helena sprang mit Simi auf dem Arm auf die Rückbank. Ich erwischte den Griff der hinteren Tür, aber nach wenigen Metern musste ich loslassen. Ich fiel in den Matsch und starrte den roten Rücklichtern nach. Aus dem Leben eines unglücklichen Mannes. Hörspiel nach dem Roman von Kari Hotakainen. Als ich zurückkehrte, war gerade Drittelpause. Da ich meinen Eimer in der Küche vergessen hatte, kotzte ich auf den Teppich. Ich rief Sirkus Handy an. Es war nicht eingeschaltet. Ich rief die Festnetznummer an. Matti hier. Es war keine Absicht. Komm sofort zurück, Mensch. So geht das doch nicht. So geht das doch nicht. Nach drei Tagen bekam ich einen Brief, in dem meine Charakterzüge und die juristischen Details des Vorfalls dargelegt wurden. Sie reichte die Scheidung ein. Ich ging auf den Balkon und zündete eine Zigarette und den Brief an. Du hättest mich nicht schlagen sollen. Dabei war es doch nur ein Schlag. Ein einziger. Und was hatte sie zuvor getan? Du bist... mir schlimme Sachen an den Kopf geworfen. Du bist ein schlapper Kochlöffelschwinger. Ja, das bist du. Ach ja, hä? Ach ja. Ein Aufgeber ohne Ehrgeiz. Du musst mal raus aus deinem Mief und deiner Rockmusik. Du musst mal unter Männer. Schließ dich einer Gruppe an, die für irgendetwas kämpft. Schließ dich einer Gruppe an, die für irgendetwas kämpft. So oder so ähnlich hatte sie es gesagt. Ach ja. Und sie wollte noch mehr sagen, aber... Ach ja. Ach ja? Ja. Ich ließ das nicht zu. Als einer, der mit Gewalt absolut keine Erfahrung hatte, schwang ich die Faust zu heftig und zu pauschal. Ein unschuldiger Klaps auf die Wange hätte den Zweck genauso erfüllt. Gut, das war ein Fehler. Ja, aber vor diesem Faustschlag hatte ich getan, was ich konnte. Alles, sage ich. So gut wie nichts, sagt sie. Zwei Tage ging ich in der Wohnung auf und ab und bekam den bekannten Energieschub. Ich machte von Grund auf sauber und schrubbte die Ecken so gut ich konnte. An Einzelheiten erinnere ich mich nicht. Ich war verlassen worden. Ich will nicht, dass du nochmal in meine Nähe kommst. Ich beantrage ein Annäherungsverbot. Das ist völlig unmöglich. Ich meine, wegen eines einzigen Schlages? Ich werde die Beamten schon überzeugen. Keine Sorge. Ich will Cindy sehen. So bald wie möglich. Meinetwegen. Aber scheiden lasse ich mich trotzdem. Ich behielt Cindy bis Montagmorgen. Sie wollte wissen, wo ich gewesen war. Zu Hause? Aber nicht bei uns zu Hause, sagte sie. Unser Zuhause ist jetzt bei Mamas Freundin. An den folgenden Tagen dehnte ich meine Joggingrunden so weit aus, dass ich nicht mehr mit meiner Muskelkraft lief, sondern nur noch mit dem Atem. Anschließend stand ich unter der Dusche und wusste nicht mehr, wo ich gewesen war. Meine Beine hatten eine lange Strecke bewältigt und mich unterdessen in der Wohnung zurückgelassen. Eines Sonntagnachmittags verirrte ich mich gegen Ende eines Laufs in eine Gegend außerhalb meines Reviers. Ich stand mitten in einer Siedlung mit Einfamilienhäusern. Überall nur grün. Weißdornhecken, Apfelbäume, Fliederbüsche, Birken, Kiefern, Hispen, Grünflächen. Dahinter die Häuser, Giebel, Veranden, Türen, Fenster. Hinter einem Zaun blitzte ein Stück braunes Fleisch auf. Eine Frau bewegte sich durch einen grünen Garten. In der einen Hand ein Glas Weißwein, in der anderen eine Zeitung für Inneneinrichtung. Ein rundlicher Mann in hellbraunen Shorts und ärmellosem Hemd ging auf sie zu. Seine Badelatschen schlugen dabei gegen die Fersen. Er küsste die Frau auf die Stirn und nahm auf einer Sonnenliege Platz. Sie hatten einander und die Sonne. Und am Ende des Gartens ein altes Holzhaus. Es war rot. Ich weiß nicht, was in mich fuhr, aber in diesem Augenblick rastete unwiderruflich etwas ein. Oder aus. Ich wollte so ein Haus. Ich begriff, dass es nicht mein Wunsch war, sondern der von Helena. Wie sie mit glühenden Wangen von den Häusern befreundeter Familien gesprochen hatte, von den Gärten und den Terrassenkonzepten. Sie wollte das Haus, ich wollte sie. Über Häuser wusste ich nichts, außer dass dieses Haus ein altes Frontkämpferhaus war. Ja, ich war ja selbst ein Frontkämpfer. Ein Veteran aus dem Befreiungskrieg der Frauen. Während unserer Ehe habe ich all das getan, was unsere Väter unterlassen haben. Wäsche gewaschen, Essen gemacht, die Wohnung geputzt. Ich habe zugehört, verstanden, gestreichelt, vorgespielt und nach dem Akt in Gefühlen geschwelgt. Ich habe getan, was ich konnte. Das tue ich immer noch. Und deshalb beschloss ich jetzt, ein Haus zu kaufen. Ein billiges Haus für meine Familie. Wo bekommt man denn sowas? Ich vereinbarte einen Termin bei einem Bankdirektor. Ja, ich habe es ausgerechnet. Also ein Haus in ordentlichem Zustand in meiner Gegend kostet etwa 1,3 Millionen Finnmark. Und? Ja, für unsere Wohnung bekomme ich vielleicht, ja, 700.000. Ja, und den Rest bekomme ich von Ihnen. Das wird Sie schon machen lassen, aber bei der Summe zahlen Sie ab bis, Moment, bis 2029. Da bin ich 74. Ja. Okay. Also gut, dann eben 300.000. 300.000 Finnmark Zusatzkredit. Wann ist denn das Geld auf meinem Konto? Zu Hause beschloss ich, außer der Zwei-Zimmer-Wohnung, auch die ganze Einrichtung zu verkaufen. Die Laufklamotten, ein bisschen Geschirr, einen Topf, eine Pfanne und den Computer behielt ich. Für das Inventar bekam ich insgesamt 12.000. Auch die Wohnung ging schnell weg. An ein kinderloses Paar für 687.000. Das Paar war einverstanden, wir schüttelten einander die Hand. Der Mann küsste die Frau, ich wandte mich ab. Haben Sie die Anzeige in die Zeitung gesetzt? Sie bieten Massagen an? Als Lagerarbeiter konnte ich unmöglich genug Geld für ein Haus verdienen. Ja, habe ich. Und wie viel kostet das? 70 Finnmark die halbe Stunde. Ich bemerkte einen gewissen Unterton. Aber hören Sie... Ja? Also, ich bin nicht von der Brunftzunft. Verstehen Sie? Ich massiere nur. 6 Kunden massierte ich pro Abend. Anschließend war ich fertig. Und saß 15 Minuten lang mit dem Kopf auf den Knien neben den Bildern von Helena und Sinja auf dem Klo. Danach zwang ich mich zu laufen. Ohne Physis geht nichts. Ich verwandelte mich in eine Maschine, die ihren Treibstoff aus 2 Fotos von minderer Qualität bezog. Ich massierte jeden Abend und jedes Wochenende und bekam so innerhalb eines Monats an die 13.000 Mark zusammen. Klingt viel, war aber nicht genug. Ich entschloss mich dann doch zu Erotikmassagen. Geriet eine Kundin in Erregung, tat ich, als wäre ich voll dabei. Obwohl ich mir gleichzeitig über die Einrichtung von Sinis künftigem Kinderzimmer Gedanken machte. Am schwierigsten waren die Brustmassagen, weil ich dabei an Helenas Brüste denken musste. Was ist? Warum hörst du auf? Was? Die eine von der Supermarktkasse hatte Brüste wie Helena. Rund, nichts, voll. Alles super. Ja? Dann Dann mach weiter. Die Brustwarzen wurden hart. Mir kamen die Tränen. Also, warte mal. Mir ist plötzlich so schwindelig. Lass uns mal aufhören. Was? Aufhören? Spinnst du? Das Ende vom Lied. Die Kasse heulte auf dem Fußboden im Wohnzimmer, ich in der Küche. Abgesehen davon hatten erotische Massage und das Vertreiben von gestohlenen Waren in Kombination mit extremer Askese Finanzlage und Stimmung deutlich verbessert. Ich studierte die ganze Nacht Häuserangebote und markierte die, die in schlechtem Zustand waren. Zwei der Angebote beschleunigten meinen Puls. Aber ich brauchte noch viel mehr Geld, bevor ich ein ordentliches Angebot machen konnte. Also massier dich weiter. Jetzt bevorzugt Langstreckenläufer. Anfang Juni war ich eigentlich am Ende. Ich hatte mich kaputt gemacht. Ich hätte mich ausruhen müssen, aber es ging nicht. Ich wählte in der Zeitung ein Haus in schlechtem Zustand aus. Die Preisvorstellung war unglaublich. Die Besichtigung am Sonntag um 13 Uhr. 5 Minuten vorher war ich da. Ich hatte 70.000 in bar in der Tasche. Das gelbe Auto der Immobilienfirma kam angerollt. Ein Kostüm stieg aus. Ich will das Haus kaufen. Ja? Aber zu einem anderen Preis. Verstehen Sie? Also nicht zu dem Preis, der auf dem Zettel steht. Ach so. Das ist mir jetzt aber ein bisschen unangenehm. Sagte das Kostüm. Wieso? Das gehört doch zu Ihrem Job. Sie hören sich Angebote an und wägen ab. Können wir da nicht nach der Besichtigung noch mal drüber sprechen? Nein, nein, nein, jetzt. Wissen Sie, ich hab wirklich einiges auf mich genommen für dieses Haus und ich würde wirklich gern Ihre Meinung zu meinem Angebot hören. Sicher. Nach der Besichtigung. Mich überkam Müdigkeit. Als hätte ich überhaupt keinen Zucker mehr im Blut. Gut, dass er mich geschlagen hat, denke ich jetzt. Ich zog das Geldbündel heraus. Hatte ich wenigstens einen Grund abzuhauen. Nie mehr Kotzeimer. Nie mehr dieses ewige Fernsehen. Keine Vorträge mehr über Rockmusik und Kochen. Jetzt sind wir schon 2 Monate bei Silke und allmählich wird's leichter. Es gibt nur das Hier und Jetzt. Sonst kann ich an nichts denken. Cindy atmet. Ich atme. Da drüben fährt ein Bus. Da sind Leute, die nichts über unser Leben wissen. Und ich weiß nichts über ihres. Außer, dass hier nichts Schlimmes passiert ist, denn sonst würden sie den Bus stoppen und einfach in irgendeine Richtung davongehen. Mir kommt es vor, als wären Cindy und ich die einzigen Unglücklichen auf dieser Welt. Ach komm, das stimmt doch nicht. Silke hat leicht reden. Vor 4 Jahren hat er angefangen, diese Zustände zu kriegen. Es wurde von Tag zu Tag schlimmer. Er saß vor dem Fernseher, hörte Radio und zog die komischsten Schlussfolgerungen aus allem, was er gesehen und gehört hatte. Und dann hat er die Kotzeimer gekauft. Die Welt muss einfach besser werden. Wenn ich geheult oder lamentiert habe, war ihm das völlig egal. Er hat mich bloß von der Couch angestarrt wie ein kalter Fisch. Und dann, ja, dann war bei ihm offenbar das Maß voll. Ich frag mich bloß, wo er die Faust her hatte. Eine Faust wächst im selben Tempo wie eine Kiefer. Es dauert 20 Jahre, bis sie ausgewachsen ist. Ich streckte die Hand mit dem Geld aus. Das Kostüm blickte auf das Bündel. Das kann ich nicht annehmen. Aber wieso? Es ist im Immobiliengeschäft nicht üblich, solche Summen mit sich herumzutragen. An welchen Kaufbetrag hätten Sie denn gedacht? 900.000. Ich weiß, Sie wollen eigentlich 1,2 Millionen, aber ich sage Ihnen was. Sie kriegen 100.000 sofort und den Rest am nächsten Werktag. Für mich war die Sache auch ohne nähere Betrachtung klar. Das Haus war in noch schlechterem Zustand als das Kostüm, bei dem sich am Hals aufgeplatzte Äderchen kreuzten. Naja, Weißwein hat offenbar beruhigende Wirkung auf gestresste Maklerinnen. Ein solches Angebot kann ich dem Verkäufer nicht vermitteln. Aber ich gebe Ihnen mal meine Visitenkarte. Rita Meyer-Lakio, Verkaufsberaterin. Rufen Sie mich doch einfach an, vielleicht finden wir etwas Passendes. Ich ging zurück in die hallende Wohnung. Ich stand so lange unter der kalten Dusche, bis ich zitterte. In einer anderen Lebenslage hätte ich an ein solches Haus höchstens gepisst. Jetzt hatte ich dafür alles geboten, was ich hatte. Ich fing nochmal an zu rechnen. Dafür würde ich auf die Schnelle 6.000 bekommen. Dazu 2 Monatsgehälter Vorschuss, eine Woche Intimmassage. Das machte zusammen 24.000. Ich teilte dem Kostüm ein neues Angebot mit. Ich kann das Geld auf Ihr Konto überweisen, wenn Sie ein dickes Geldbündel peinlich finden. Das ist ja wirklich witzig. Warum? Für fast genau diesen Preis habe ich das Haus gerade verkauft. Leider. Mir tut der Bauch weh. Matti ist dort eingezogen. Er reibt und tritt und bringt meinen Darm durcheinander. Ich bin so voller Matti, ganz leer bin ich. Wo ist der Papi, fragt Sini. In unserem früheren Zuhause, antworte ich. Gehen wir hin, schlägt Sini vor. Nein, sage ich. Wann holt mich der Papi ab und nimmt mich auf die Schultern, fragt sie. Nächste Woche, antworte ich und denke, wenn es nach mir ginge, nie mehr. Sini will rausgehen, schaukeln. Ich nehme sie auf den Schoß und schaukel mit so viel Schwung, dass alles durcheinander gerät. Die Wolken, die Bäume, Erde und Haar. Ich saß im Wohnzimmer auf dem Fußboden und dankte dem Kostüm für die Lehre. Haus? Beinahe hätte ich ein Haus gekauft, über das ich nichts wusste. Kinder? Und bei dem ich nicht mal ein gutes Gefühl hatte. Rasenmäher? Gartenschlauch? Ich musste von Grund auf neu anfangen. Mit den elementarsten Dingen. Grill. Hund. Ich beschloss, sämtliche Häuser in der Gegend unter die Lupe zu nehmen. Haus. Egal, ob sie zum Verkauf standen oder nicht. Ehefrau. Ich kaufte einen Stadtplan, ein Notizbuch, ein Aufnahmegerät, ein Pulsmesser, ein Fernglas, neue Laufschuhe und einen Outdoor-Anzug in Tarnfarbe. Haus? Im Vermessungsamt besorgte ich mir eine genaue Karte von dem Wohngebiet, die ich studierte wie die Heilige Schrift. Nachtstrom? Ich ging auf den Balkon, meine Rauchen. Hund. Der Nachbar über mir schmetterte seine Balkontür zu. Ich schlug die Tür so fest zu, wie ich es wagte. Wenn so eine Scheibe kaputt geht, kostet das 400 Finnmark. Ich habe mit Lena schon darüber gesprochen. Falls das passiert, schicke ich die Rechnung an den Saukerl unter uns. Bei dem muss man einfach grob werden. Der kapiert überhaupt nicht, was er mit seiner Qualmerei anrichtet. Wir wohnten seit 20 Jahren im selben Haus und der Saukerl war der erste echte Störenfried. Lena und ich entwarfen einen Text für einen gelben Klebezettel. Sie wollte sachlich bleiben und nicht ins Vulgäre abgleiten. Ich bat sie, den Text laut zu lesen und achtete dabei auf den Tonfall und die Akzentuierungen. Gott schuf den Frühling, damit wir dessen Duft genießen und nach dem Ende des Winters die Kraft der Helligkeit in uns aufnehmen. Doch es gibt Leute, die das nicht begreifen, sondern auf ihrem Balkon Giftstängel qualmen. Mit der Folge, dass der Frühling jene, die ihn verdient haben, nicht in seiner ganzen Fülle erreicht. Wäre da nicht eine Gewissenserforschung angebracht? Ich befestigte den Zettel unten am schwarzen Brett, genau in der Mitte neben der Hausordnung. Ich stand hinter jedem einzelnen Wort. Der Herr hat den Menschen nicht geschaffen, damit er Zigaretten raucht. Ich machte mir Notizen über alles, was ich sah oder hörte. Die Hausbewohner steckte ich in Gruppen. Die Renovierer, der Mittelstand. Ich robbte in meinem Tarnanzug durch die Gärten. Die Wohlhabenden. Mitunter lag ich hinter einem Zierstrauch und nur 3 Meter von mir entfernt grillte man Brustfilets, trank Weißwein und unterhielt sich über Dinge, die mich erregten. Ich entnahm Rasenproben und klebte die Grasbüschel auf ein Blatt Papier, das ich an der Wand befestigte. Die Sozis, ich ordnete alles meinem großen Ziel unter. Versuchte zwischen Beruf, Schwarzarbeit und Sinis Besuchstagen die Balance zu halten. Die erotische Massage konnte ich auf 3 Frauen beschränken. Ich wählte sie nach Aussehen und Gesprächigkeit aus. Sie waren alle hässlich und redeten nicht viel. Meine Sinne wurden empfindlicher. Mein Puls stieg auf optimale Werte. Ich nahm viel Flüssigkeit zu mir, verzichtete auf Schokolade und Alkohol und kochte mir leichte Suppen. Ich machte eine Fischsuppe aus tiefgefrorenem Seelachs. Es war demütigend zuzugeben, dass ich alles, was ich über das Kochen wusste, von Matti gelernt hatte. Ich stellte Sini den Teller hin. Es war ein tolles Gefühl, als sie alles aufaß und die Suppe lobte. Und dann ist sie nach Helsinki gewechselt zu dem Trennungsabend. Sie hat das Ganze geschildert wie einen Horrorfilm. Dass ich wie ein Löwe ausgesehen hätte und Matti wie ein Tiger. Und dass das Auto von Silko nicht auf Papi gewartet hätte, sondern dass Papi vor dem Haus liegen geblieben ist. Sini hat gefragt, wann wir den Papi von dem anderen zu Hause hierher holen. Ich weiß es nicht. Am Sonntag vor Midsommer versuchte ich sie zu erreichen. Aber Silko ging nicht ans Telefon. Sie haben eine Abmachung. Alle Scheißweiber! Nicht rangehen, wenn er anruft. Verständnislose, intrigante Schlampen! Eins begriff Helena nicht. Je weiter sie von mir wegging, umso näher kam ich. Helena, wenn das so weitergeht, wachsen wir noch zusammen. Ich weiß leider nicht vollständig Bescheid. Da war es wieder. Das Kostüm mit dem Alkoholproblem. Wissen Sie, eigentlich würde mein Kollege Jorma Kessama Ihnen dieses Haus präsentieren, aber naja, ein Sommervirus. Es ging um ein Holzhaus. Klein, praktisch und schön. Das Beste, was nach dem Krieg aus Schweden zu uns gekommen war. Neben ABBA und dem großzügigen Sozialsystem. Ich will ja nichts sagen, aber laut der Anzeige müsste das Haus eigentlich mindestens doppelt so viele Quadratmeter haben. Ach, das hat... Ja, das hat mit den fantastischen Kellerräumen zu tun, wissen Sie. Da hat man auf sehr gelungene Weise, wie ich finde, Platz für den Nachwuchs geschaffen. Lakios durch die sitzende Tätigkeit breit gewordener Hintern schaukelte vor mir. Aber die Zeit, in der mich solche Naturphänomene in Erregung versetzten, war vorbei. Ich hatte eine Aufgabe und ein Ziel. Rufen Sie mich jederzeit an. Mein Mobiltelefon ist immer eingeschaltet. Ich lief einige hundert Meter, dann hielt ich an einer Parkbank an und schrieb in mein Notizbuch die Überschrift Immobilienmakler. Und darunter... Preisvorstellung völlig überhöht. Höher als die Vögel fliegen. Maklerin versteigt sich in Lügen. Saugt mir den Sauerstoff dieses Sommertages aus dem Kopf. Rita Maya Lakio, Alter ca. 43 bis 47, blechartige Haut, kurzatmig. Achtet nicht auf ihre Gesundheit. Lebt in einer losen Beziehung, eventuell Typ wilde Ehe. Weitere Beobachtungen bei den nächsten Besichtigungen. Zu ungünstigen Zeiten anrufen. Der Anfang war gemacht. Die erste Datei über eine Immobilienmaklerin war im Kasten. Und da war noch Ihr Kollege, dieser... Ach, wie hieß er nochmal? Kessama von Heimquadrat, guten Tag. Ja, guten Tag. Ich bin an sämtlichen Häusern der Gegend interessiert, egal was es ist. Warten Sie mal einen Moment, ich bieg eben schnell mal ab und halt an, ja? Mhm. Das Auto verstummte. So, jetzt. Kesama zählte die derzeitigen Objekte des Gebietes auf und behauptete, sie repräsentierten allesamt das Einfamilienhaus in seiner besten Form. Also für 1,3 Millionen kriegen Sie schon eine eigene gute Stube. Wenn Sie dazu allerdings noch ein Kartoffelbeet haben wollen, dann müssten Sie schon eine Autostunde raus aus Helsinki. Ich gehe nicht aus Helsinki raus. Natürlich nicht. Er geht schon fort von daheim. Man hörte das Geräusch eines Feuerzeugs. Ich bin übrigens gerade auf dem Weg zu einer Besichtigung. Warum kommen Sie nicht einfach auch, Herr... Ich lief die Treppe hinunter und brachte meinen Puls schnell auf 130. Ich war 5 Minuten vor Kessama da. Ich stellte mein Fernglas auf seinen Oberkörper scharf. Das gelbe Firmenhemd hatte Schweißflecken. Die Krawatte hatte er schwitzend gelöst. Hinten hing das Hemd zerknautscht aus seiner Hose. Gesamteindruck hektisch. Ich robbte näher heran. 2 Familien plus Hunde waren gekommen. Kessama lachte wohlwollend über die Gartenzwergkollektion. Er teilte Zettel aus und richtete dabei seine Hose. Ich richtete mich etwas auf und nahm meine Notizbuch. Jorma Kessama. Alter circa... 53 bis 57. Stressbelastbarkeit. Gestik und gering. Mimik nach. Seit über 10 Jahren in der Branche. Qualmt mindestens 1,5 Schachteln am Tag. Hält sich für einen Mann mit Humor. Hat aber keinen. Hinter der Fassade tickt die Aggression. Lose verheiratet. Nur eine Frage der Zeit, wann sie losbricht. Die biologische Uhr tickt in Richtung zweite Ehe. Typ Schlagersender. Traut sich aber offenbar nicht. Mit einem kräftigen Wind im Rücken lief ich nach Hause. Halte ihn für bezwingbar. Den gelben Zettel, den ich am schwarzen Brett gefunden hatte, klebte ich an die Balkontür, um mich an die Notwendigkeit regelmäßigen Rauchens zu erinnern. Er hat schon wieder seine Zigarette auf dem Balkon schwelen lassen. Meiner Meinung nach besitze ich gute Voraussetzungen, um jeglicher Andersartigkeit gelassen entgegentreten zu können. Denn bei der Qualitätskontrolle von Molkereiprodukten wird man mit den unterschiedlichsten Problemen konfrontiert. Ich kann die Dinge einschätzen, daher sage ich ohne jeden Fanatismus. Das Weichtier von unten ist als Mensch misslungen. Ich habe eine Theorie, deren Richtigkeit ich mir von Lena bestätigen ließ. Raucher sind missratene Menschen, ähnlich wie Behinderte. Zur Präzisierung, ich habe nichts gegen Behinderte. Ich bin lediglich der Meinung, dass bei ihrer Herstellung ein Fehler unterlaufen ist. Die Klamotten haben gestunken, das Auto hat gestunken, der Job hat mir noch mehr gestunken. Und wenn mir der Kopf wehgetan hat. Wenn's richtig stressig wird, dann fahre ich nach Ylestaro, auch wenn es spät abends ist. Das ist mein Heimatdorf. Und da stelle ich mich dann mitten auf den Acker und atme erstmal tief durch. Merja hat gequietscht wie die Balkontür. Nicht mal sonntags ist Ruhe, nie bleibt Zeit für uns. Jedes Wochenende treibst du dich auf diesen Besichtigungen herum. Rumtreiben. Sowas sollte Merja lieber nicht sagen. Alle Kunden lau heute den ganzen Tag. Und dann diese Typen, die dich auf dem Handy anrufen. So wie dieser Wicht, der nicht mal seinen Namen sagen konnte, geschweige denn die Telefonnummer. Solche kaufen nie was. Die pumpen bloß Infos ab. Das komplette Wochenende war ich wieder gestern mal von Heimquadrat. Guten Tag. Wenn man mit Kunden zu tun hat, verwandelt man sich in seinen Nachnamen. Und man verliert das Gefühl für sich. Hallo. Ich bin's. Ich weiß, dass ihr da seid. Oder anderswo, was weiß ich. Ja. Das hier ist schrecklich. Aber die Zeit nach dem Krieg war noch schrecklicher. Ja, allerdings gab's damals Hoffnung. Du, ich war auf einer Veranstaltung, zu der du mich nie hingekriegt hättest. Ja. Der Haus- und Gartenmesse in Lappeenranta. Kommen wir uns näher. Findest du nicht? Ich sehe mich jetzt nach dem Haus für uns um. Du wolltest doch immer ein Haus haben. Jetzt will ich auch eins. Und euch? Warum sagt ihr mir nicht, dass ihr da seid? Oder woanders? Ich hab nur einmal zugeschlagen. Das kann doch nicht alles entscheiden. Lappeenranta scheint eine gute Stadt zu sein. Die Familie des Rauchers ist offenbar ausgezogen. Seit einem Monat haben wir seine Frau und seine Tochter nicht mehr gesehen. Das ist kein Wunder. Er ist bestimmt schwer zu ertragen. Über seine Frau und das Kind fällt mir nichts Schlechtes ein, obwohl ich danach gesucht habe. Ich bat Lena, mit mir spazieren zu gehen. Die Natur wirkt Wunder. Nachdem wir eine Stunde durch den Zentralpark gegangen waren, kamen wir überein, dass die in alle Winde zerstreute Familie des Rauchers nicht unser dringlichstes Problem war. Wir mussten uns um unsere eigene Familie kümmern, um unser Geschlechtsleben, das infolge der Störungen von außen schon am Einschlafen war, und darum, dass bei der nächsten Eigentümerversammlung zur Sprache kam, was der Raucher sich zuletzt erlaubt hatte. Er hatte vor unserer Wohnungstür seine Schuhe abgeklopft. Ja, Keschammer von Heimquadrat, guten Abend. Nachdem ich aus Lappeenranta zurückgekehrt war, konzentrierte ich mich auf Keschammer. Ich war sicher, er würde mich über kurz oder lang zu dem richtigen Haus führen und den Preis für mich zurechtstutzen. Ich beobachtete ihn. Ich ging zu 4 Besichtigungen, hielt mich aber im Hintergrund. Ich fotografierte den kleinen Garten seines Hauses an der Autobahn. Wenn ihn seine Frau auf dem Handy anrief, ärgerte er sich und sagte, er hätte gerade einen Kunden und keine Zeit. Naja, auf keinen Fall ein Mann von der Heimatfront. Ja, hier ist Yoko Kario. Ah, Abend, Herr Kario. 22.54 Uhr. Zeit zum Grillen. Ich interessiere mich für ein bestimmtes Reihenhaus. Es steht seit Ende Mai zum Verkauf. Ja, wissen Sie, ich habe jetzt hier auf der Terrasse, habe ich die Unterlagen, habe ich gar nicht da, Herr Gario, aber ich glaube, ich erinnere mich, das ist ein sehr schönes Objekt. Sowas wird sehr selten angeboten. Die erste Lüge. Interessant. Ja. Wissen Sie was von irgendwelchen eventuell anfallenden Renovierungsarbeiten? Renovierungsarbeiten? Nein, aber nein, das Haus ist absolut top in Schuss. Die zweite Lüge. Ich war bei der Besichtigung von Rita Meier gewesen und wusste, dass innerhalb von 2 Jahren die Entwässerungsgräben und das Dach neu gemacht werden mussten. Das klingt ja wirklich toll. Könnten wir da vielleicht möglichst bald einen Privatbesichtigungstermin ausmachen? Ja. Kesamer ohrfeigte die Seiten seines Kalenders. Moment, wie wär's denn mit, morgen Abend? Ich sagte auf Wiederhören und ergänzte meine Kesamer-Notiz. Flexibler Charakter. In jeder Hinsicht. Falls er mal aus der Branche rausfällt, dann sicherlich auf die Füße. Noch immer bezwingbar. Mir fiel ein, dass ich ihn mit dieser Frau am Westterminal gesehen hatte. Westterminal. Ungefähr 10 Uhr. Küsst leicht eine Frau mit Heimquadrat, Namensschild an der Bluse. Sie gehen in ein Café, setzen sich an einen Fenstertisch und glotzen verträumt aufs Meer. Ich setze mich daneben und schalte das Tonbandgerät ein. Einzelne Wörter kann ich hören. Ich setze sie zusammen und habe plötzlich etwas in der Hand. Ich rief Zirkus Nummer an. Sie ließen es ins Leere toten. Matti steckt jetzt im Lendenbereich. Ich bitte Silke, ihn rauszumassieren. Die neue Wohnung ist so hässlich, dass es in den Augen wehtut. Silke hat ihn in dieser tollen Einfamilienhaussiedlung gesehen. Mit einem Fernglas um den Hals. Ich verstehe es nicht. Was will er dort? Ich habe ihn nie in diese Gegend gekriegt, egal was ich probiert habe. Sini fragt jeden Abend, wo ist der Papi? Tagsüber denkt sie nicht an ihn, aber abends immer. Ja, der Papi steht mit einem Fernglas um den Hals irgendwo am Straßenrand in einer anderen Welt, weit weg von hier. Warum? Weil er eines Abends zum Rauchen auf den Balkon ging und als er zurückkam, traf seine Faust Mamis Kopf und Mami fiel auf den Boden und durch den Boden in eine große Finsternis. Und aus dieser Finsternis sind wir in Zirkus Wohnung gekommen und von da an die Wohnung von den Onkels und Tanten von der Stadt. Ja, so würde ich es erzählen, stellte ich mir vor. Habe ich aber nicht. Bei Sirku ging immer noch niemand ran. Ich beschloss, mich an Kesama zu rächen. Ich rief bei ihm zu Hause an. Seine Frau nahm ab. Ja, guten Tag. Ist Ihr Mann da? Sie verneinte und wollte wissen, worum es geht. Ja, hier ist der Chef vom Hotel Cumulus in Wanta. Die Sache ist ein wenig unangenehm. Sehen Sie, wir haben hier die Krawatte Ihres Mannes. Sie wurde in einer Loge unseres Nachtclubs gefunden. Wir würden normalerweise nicht anrufen, aber die Krawatte scheint ziemlich teuer zu sein. Und? Fragte sie. Ich dachte, ich frage am besten nach der Adresse, an die wir die Krawatte schicken können. Die Frau nannte sich räuspernd die Adresse. Ich bedankte mich und bedauerte die Störung. Den Rest des Tages freute ich mich an der Szene, bei der ich aus der Ferne Regie führte. Als Kallio an der Tür klingelte und sein Anliegen vortrug, habe ich mich ungemein gefreut. Schließlich hatte ich mit Lena eine ganze Weile in der Sache allein gestanden und man hatte hinter unserem Rücken über uns geschmunzelt. Kallio war ganz aufgeregt. Er hatte Dipsy, seinen Golden Retriever, im Zentralpark ausgeführt und da, dicht an einer Weißdornhecke, saß der Kerl von unten mit einem Fernglas. Wie ein Forschungsreisender kauerte er da und schrieb in ein Notizbuch. Kallio hatte ihn 15 Minuten beobachtet. Er betonte, dass Zeit relativ sei. Rächt man 15 Minuten lang Laub zusammen, vergeht sie wie im Flug. Guckt man sich genauso lang eine ausländerfreundliche Sendung im Fernsehen an, kommt es einem wie eine Ewigkeit vor. Im vorliegenden Fall guckte sich der Kerl, der nicht in die Gegend gehörte, 15 Minuten lang die Immobilien anderer Leute an, was nach Kallios Ansicht wirklich eine lange Zeit war. Wir regten uns sehr darüber auf. Ich koche erst mal einen Kaffee. Lenas Kaffee tat gut. Wir stellten fest, dass wir eine große Baustelle vor uns hatten. Wir vereinbarten mit Kallio, dass er das Gelände im Auge behielt, während Lena und ich uns auf die Delikte innerhalb der Liegenschaft konzentrierten. Der Himmel über Ilistaro ist unendlich weit und blau. Als kleiner Kerl habe ich gedacht, der Himmel fängt in Lappland an und hört in Hanko auf. Und wo bei uns die Scheune steht, da ist er am höchsten. Ritter Meier war außer sich und ich auch ein bisschen. Es kam einem vor, es würde die Welt, an der wir 15 Jahre gebaut haben, an den Rändern aufplatzen. Irgendein Flegel hatte Rita Meier angerufen und über die Internetseiten unserer Firma geschimpft. Von dem Scheinhoteldirektor, der bei uns angerufen hatte, habe ich nichts gesagt. Und ich dachte mir, ich schone sie lieber. Soll ich vielleicht aus der Konditorei ein paar Apfeltaschen holen? Rita Meier hat auf ihre Körpermitte gedeutet. Da hat mich eine unwahrscheinliche Melancholie befallen, weil wir in unserem Alter keine Leckereien mehr essen können. Man sieht's ja sofort. Ich bat sie, den Inhalt des Anrufs genau wiederzugeben. Der Typ hat gesagt, er wüsste, wo wir wohnen. Die Nummer ist hier angezeigt worden auf dem Display? Nein. Ach, komm, Liz. Das ist bestimmt nur irgend so ein Verrückter. Jetzt Zerbrich dir darüber mal nicht den Kopf. Ehrlich gesagt habe ich mir höllisch darüber den Kopf zerbrochen. Und ich war sicher, dass all diese Anrufe einen gemeinsamen Nenner hatten. Und dann fiel mir etwas Unangenehmes ein. Ich musste den Kaufvertrag aufstellen für ein altes Haus. Eigentlich sollte ich mal eine Atempause kriegen von diesen Tschernobyls. So nennen wir in der Firma Häuser in schlechtem Zustand, aber naja. Der Sohn und seine Frau hatten mir erzählt, sie hätten den alten Hausherrn schon mürbe gemacht und zum Umzug gedrängt. Aber ich müsse ihn überzeugen. Der Junge hat eine Immobilienfirma angerufen. Wollen das Haus verkaufen und mich ins Altersheim stecken. Kriegen bei jeder Kleinigkeit einen Schreck. Kaum fällt man zweimal am Briefkasten hin und die Pumpe stottert ein bisschen. Heißt es gleich ab in Pflege. Seitdem Martha nicht mehr da ist, glaubt der Junge, ich komme allein nicht zurecht. Die Lage? Nicht nah genug an der Innenstadt, um ein Wort darüber zu verlieren. Er will das Haus nicht hergeben. Auch wenn der Junge sagt, es ist höchste Zeit, bald macht sich keiner mehr was draus. Der Garten? Ein bisschen Gras ist noch kein Garten. Es kommt jemand von der Firma. Zum Glück ist es ein Mann. Der Zustand? Ist nichts gemacht worden. Nicht die kleinste Reparatur. Er kommt heute Abend. Wenn der schlecht über das Haus redet, dann setze ich den an die Luft. Die Idylle. Für irgendwelche Trottel, die so dumm sind, das Ursprüngliche zu lieben, wäre das eine Idylle. Außerdem kann ich es auch selber verkaufen, wenn die anfangen, Schwierigkeiten zu machen. Dann verkaufe ich es eben an diesen Läufer, der neulich hier war. Hat gekeucht und geschnauft und das Haus gelobt. Wollte wissen, ob es zu verkaufen ist. So sind die Leute heutzutage. Kommen aufs Grundstück und sagen, verkauf's mir. Ich war gerade dabei, im Supermarkt meinen Vorrat an Erbsensuppendosen aufzufüllen, als ich Sirko in der Schlange an der Kasse sah. Ich ließ die Dosen liegen und folgte ihr, bis sie in einem Hauseingang verschwand. Ich klingelte. Die Tür ging auf. Langsam. Wer ist da? Die Sicherheitskette stoppte sie nach 10 Zentimetern. Ich lass dich nicht rein. Ich komme in guter Absicht, Sirku. Ich will euch was sagen. Hier hast du nichts zu sagen. Lass mich mit Helena reden. Lass mich Sini sehen. Nein! Das hast du nicht zu entscheiden. Helena, ruf an, er will nicht gehen. Ich hörte die Schritte meiner Frau. Sini hört dich nicht. Die Polizei kommt. Das ist Hausfriedensbruch. Hör auf. Ich will euch was sagen. Sirku trat mir gegen das Bein. Ich knickte ein und sie konnte die Tür zuziehen. Also gut. In stumpfer Wut gut. Nahm ich Hammer, ja, so Nägel und das Stillleben, das ich neu gemacht hatte, aus meinem Rucksack. Sini und Helena, dazu ein echtes Frontkämpferhaus, das ich in einer Broschüre gefunden hatte. Leider war es schon verkauft. Ich nagelte das Frontkämpferhaus samt Familie an die Tür. Ich sah, wie die blauen Lichter vor den roten Klinkern blinkten. Vor der Polizei hatte ich keine Angst. Ich hatte Angst vor der endgültigen Trennung. Es müssen stärkere Beweise da sein. Es reicht nicht zu sagen, das stinkt uns. Scheiße. Gut, dieser Hausfriedensbruch, da mussten wir hin, um letzten Endes gähnend im Treppenhaus zu stehen. Außer, dass dieses Bild an der Tür... ja, beeindruckend war. Ein durchgedrehter Schläger macht sowas nicht. Dieses Bild deutet aber ein Romantiker hin. So einer bringt alles durcheinander. Ich hatte das Glück, mitten im ziellosen Lauf in den tiefen Strom des Zufalls zu stürzen. Ich war zu einer großen Runde aufgebrochen, um die Trauerschlacke auszuschwitzen. Und plötzlich war ich mitten in Mount Nunneva, außerhalb meines Gebiets. Tja, und da stand es, als hätte es auf mich gewartet. Ein altes, gelbes Frontkämpferhaus. Meine Entscheidung war sofort gefallen. Es war das gleiche Gefühl wie damals beim Ruisrock, als ich Helena zum ersten Mal sah. Ich sah das Haus an wie Helena. Es war ungefähr 15 Jahre älter als meine Frau. Von der gelben Farbe war schon ein bisschen was abgeblättert und auf den Rasen gerieselt. Es bestand kein Zweifel. In dieses Haus würde ich meine Familie führen. Was wollen Sie? Worum geht's? Ein alter Mann stand neben dem Briefkasten. Er stützte sich auf einen Stock. Ich suche nach einem Haus. Hinter mir steht eins, aber das wird nicht verkauft. Noch nicht. Obwohl mein Junge das will und seine Frau. Wenn Sie, ich führe nichts Böses im Schilde. Aha, was dann? Ich will so ein Haus. Aschgeier. Jetzt haben Sie sich aber in der Person geirrt. Ich bin kein Immobilienmakler. Was dann? Ja, ein Käufer. Ich will ein Haus für meine Familie. Das hier wird nicht verkauft. Und falls es mal verkauft wird, dann an diese Firma. Aber... Der Mann richtete den Stock in die Luft und deutete mit der anderen Hand auf seine Brust. Noch steht der Stock. Noch schlägt das Herz. Dann ging er hinein und schlug die Tür hinter sich zu. Ich las den Namen auf dem Briefkasten. Oksanen, Daisto. Ein Tschernobyl war das mit allem, was dazugehört. Damit meine ich diesen Oksanen. War ein Riesending, das in den Verkauf zu kriegen. Meine Fresse. Ich dachte, das kostet mir den letzten Nerv. Zum Glück hat er schließlich doch seinen Namen aufs Papier gesetzt. Eine weiche Pfote hat der Bursche gehabt. Hat sie angefühlt wie eine Tatze. Aber ein flinkes Mundwerk. Hat versprochen, das Haus zu verkaufen, bevor der Herbst kommt. Mir hat der Mann erst gefallen, als er die Zahlen gezwitschert hat. 1.200.000 Finnmark. Ja. So viel hat er uns für das Haus versprochen, wenn das die Martha gehört hätte. Ja, dann habe ich halt meinen Namen auf das Papier gekritzelt. Die Hand hat mir gezittert. Er hat mir seine Pfote hingehalten. Es war mein Vergnügen, mit Ihnen zu verhandeln. Ich habe mich gefragt, wann ich zum letzten Mal Teig in der Hand hatte. Noch nie. Warum, verdammt nochmal, werden von unserem gemeinsamen Leben als erstes immer die Bilder vom Wiesrock abgespielt? Dort habe ich Matti kennengelernt. Es fällt mir schwer zu glauben, dass derselbe dünne Mann, der damals im Schlamm des Campingplatzes seinen Rausch ausschlief, mir gerade eben eine Postkarte von der Haus- und Gartenmesse in Lappinranta geschickt hat. Ich hätte nie mit ihm über Häuser reden dürfen. Ist doch egal, wo der Mensch wohnt. Hauptsache, man hat es warm. Falls die Polizei jedenfalls glaubt, einen besoffenen Wirrkopf zu suchen, irrt sie sich. Der Kopf funktioniert bei ihm, aber die Nerven sind hin. Ich nehme Papier und Stift und schreibe alles auf, was ich über Matti weiß. Ich schicke den Brief an die Polizei, damit sie wissen, was sie suchen. Wegen der Sache mit dem Haus nahm ich vor und nach dem Wochenende ein paar Tage frei. Am ersten freien Tag stieß ich im Supermarkt auf die Kasse, die um ihre Massagestunde bettelte. Ich verarztete sie routiniert, ließ sie für ihre Sehnsucht nach Zärtlichkeit eiskalt bezahlen. Als sie auf dem Gipfel ihres schaumgekrönten Berges angelangt war, blickte ich auf den Grundriss des Typenhauses an der Wand und dachte über die Zimmeraufteilung nach. Ich wusch mir die Hände und zog dauerhaft in Oksanens Leben ein. Ich begann mit der Überprüfung seines Tagesablaufs. Aufstehen gegen 6.30 Uhr. Obwohl keine Eile zu nichts besteht. Zeitung, Kaffee, zwei Brote, Klamotten an und in den Garten. Nachdenken. Ungefähr eine halbe Stunde Luft schnappen. 20 Minuten. Genauere Zeitungslektüre. Unbestimmtes Zeitvertrödeln im Haus. Anruf bei einem Freund namens Reno. Die Abendroutine. Bratkartoffeln, Hackfleischbällchen aus dem Laden nebenan. Oder gebratener Fisch. Einfaches Essen. Kann ich richtig kochen. Sämtliche Nachrichten nach 6 Uhr. Auf allen Kanälen. Außer den 10 Uhr Nachrichten. Da schläft er schon. Ich mag keine Briefe. Briefe geben dem Empfänger keine Möglichkeit einzugreifen. Zu unterbrechen. Den Brief, den mir Luomo auf den Tisch gelegt hatte, habe ich nur gelesen, weil die Schreiberin die Frau von diesem Bildermacher war. Gesamtbild von meinem Mann, geschrieben von Helena Virtanen, die sich auskennt. Steht da als Überschrift. Ich verstehe nicht, was das soll. Gleich beim ersten Streit springen sie ins Gelände und schreien nach Berufshelfern. Ach, Scheiße. Das ganze Land verkommt. Dieser Brief hier bleibt ganz klar in meiner Schublade. Den gebe ich nicht in den Umlauf. Und den Mann schnappen wir uns nicht ohne Beweise. Ich musste Helena Informationen über das Haus zukommen lassen und es kaufen. Ich musste unsere Wohnung in einem Monat den Käufern abtreten. Ich musste der Qual ein Ende machen. Hallo, Diesmal ging Sirko ans Telefon. Ich bat sie, Helena zu übermitteln, dass ich ein Haus gefunden hatte und es ihr zeigen wollte. Hast du es schon gekauft? Abgesehen von ein paar winzigen Details sind die Papiere fertig. Würdest du Helena das sagen? Ich kann es ihr ausrichten. Ich schicke dir Bilder von dem Haus, ja? Gibst du sie, Helena? Warum nicht? Wie geht's dir denn sonst so? Ich legte auf, schluckte die Tränen hinunter und zwang mich zum nächsten Zug. Ich beschloss, mein zukünftiges Zuhause noch einmal aufzusuchen, bevor ich ein endgültiges Angebot machte. Taisto spielt eine Stunde mit diesem Reno am Automaten. Danach kauft er sich ein Fertiggericht und kehrt zum Haus zurück. Mir blieben also anderthalb Stunden, um das Haus von innen kennenzulernen. Der Schlüssel lag unter der Treppe. Im Haus war jemand. Habe ich an der Tagesdecke im Schlafzimmer gemerkt. Jemand hat im Bett von mir und der Martha gelegen. Ich bin erschrocken und habe sofort die Polizei angerufen. Ist denn was weggekommen, Herr Oksanen? Die nehmen einen nicht ernst. Nein. Dann kommen wir nicht. Jedenfalls nicht sofort. Ich habe gebrüllt, wenn ihr nicht herkommt, komme ich zu euch. Dann habe ich aufgelegt. Mich in den Sessel gesetzt und Reno angerufen. Er soll kommen. Reno hat gesagt, er könnte für ein paar Tage oben ins kleine Zimmer ziehen. Dann würden wir den Kerl zusammen fertig machen, wenn er wiederkäme. Da war ich dagegen. Reno würde ihn umbringen und das will ich nicht, jetzt, wo das Haus verkauft wird. Für ein Mörderhaus kriegt man nicht so viel. Aber seinen Hund, den Vicky, den könne er vorbeibringen. Bei Mangel an Beweisen fahren wir woanders, Streifer, hat die Polizei gesagt. Und Beweise gibt es keine. Ich bete, dass Martin noch einen Fehler macht, sonst hört das hier nie auf. Das hier? Wollte die Polizei wissen und ich konnte es nicht erklären. Einer, der eine bedrückte Stimmung erzeugt, ist noch kein Verbrecher. Was hat er eigentlich vor? Warum verschwindet er nicht aus der Welt? Matti hat gesagt, das Haus wäre in Maunonever und schön. Ich bin in Wanta und hässlich. Na, soll er doch anrufen. Soll er mich doch bitten. Soll er doch betteln. Soll er doch angekrochen kommen, verdammt nochmal. Ich rufe ihn nicht an. Ich lief zu meinem Haus. Oksanen kauerte in einem Beet. Er erschrak dermaßen, dass er auf den Rücken kippte. Ich reichte ihm die Hand. Widerwillig nahm er sie. Ich bin der Jogger. Sie erinnern sich doch? Ja. Und weiter? Ja, ich will das Haus kaufen. Ich habe auch Handgeld dabei. Es geht über einen Makler. Ruf in der... Käsama. Mir wäre es wichtig, das Haus direkt von einem Frontkämpfer zu kaufen, also ohne Zwischenhändler. Woher weißt denn du, dass ich an der Front war? Na, also das sieht man doch. Zahlst du, was auf dem Zettel von Käsama steht? Was steht denn da? Da steht 1.200.000. Ich zahle den gängigen Preis. Wir brauchen Käsama doch gar nicht. Dem bedeutet das Haus überhaupt nichts. Mir und dir bedeutet das was. Deshalb machen wir ja auch das Geschäft. Na, denk mal drüber nach. Ich werde den Zettel nicht umändern. Das kann ich nicht. Ich kann. Wir sehen uns bald. Ach, und eins sage ich dir, Oksanen. Die Zimmeraufteilung, die ist gut. Die Kellerräume sind gemütlich. Ich ziehe wirklich gerne in dein Haus ein. Als ich meine Wohnungstür aufmachte, bemerkte ich auf dem Fußboden eine Postkarte. Rote Rosen auf blauem Hintergrund. Herzlichen Glückwunsch zum Verlust Herzlichen Ihrer Familie. Glückwunsch zum Verlust Ihrer Familie. Wir werden Ihre Angelegenheit bei der nächsten Eigentümerversammlung zur Sprache bringen. Ich hatte nicht vermutet, dass Rauchen auch die geistige Gesundheit beeinträchtigt. Mit sommerlichen Grüßen, Carlo und Lena. Ich befestigte die Karte mit einem Reißnagel an der Wand und rief Käsama an. Ja? Der ist am Apparat? Der Geldmann klingelt. Was? Moment, ich halte mal eben an. So, mit wem spreche ich? Mit Yoko Kario. Aha. Ja, der Name kommt mir bekannt vor. Ja, ich habe ja auch schon mal angerufen. Heute rufe ich wegen eines Hauses an, das steht in Maunonever. So ein altes Frontkämpferhaus. Ach, das... Ja, das will ich kaufen. Und wir beide müssen jetzt den Preis für das Haus so weit drücken, dass ich ihn mit meinen müden Augen lesen kann. Aber den haben wir ja schon gedrückt, den Preis auf 1,2 Millionen. Das ist doch angemessen, oder? Also, ich habe keine Lust, am Telefon über das wichtigste Geschäft meines Lebens zu reden. Wir müssen uns treffen. Oh, Also, das sieht ganz schlecht aus. Kommen Sie doch einfach zu der Besichtigung am Sonntag. Kesama, jetzt streich mal die Seitensprünge und die vorgetäuschten Tennisstunden aus dem Kalender. Dann findest du schon Zeit für ein korrektes Geschäft, oder? Ich hörte mir das Rauschen in der Leitung 10 Sekunden an. Ist der Herr Verkaufsberater mit der lockeren Ehe und den Qualitätskrawatten noch dran? Nichts. Denk noch mal gut über den endgültigen Preis nach, mein Lieber. Weißt du, Häuser kommen und gehen. Dafür lohnt es sich nicht, eine Ehe zu zerstören. Immer noch nichts. Ich zahle 900.000. Offenbar lag Kesamas Kopf auf dem Lenkrad. Schreib dir das auf. Sonst muss ich einen Termin mit deiner Merja vereinbaren und ihr alle meine aufgezeichneten Gespräche aushändigen. Zwing mich nicht dazu. Hörst du? Wer bist du? Der Geldmann. Warum quälst du mich? Ich versuche nur Immobilien zu verkaufen. Ja, und ich versuche nur für meine Familie ein kleines Haus in schlechtem Zustand zu kaufen. Ich sehe mir den Preis nochmal an. Ruf mich spätestens morgen unter dieser Nummer an. Und versuch nicht rauszufinden, wem diese Nummer gehört. Mir jedenfalls nicht. Mir gehört nur dieses Haus. Ich legte auf und ging durch den Flur zur Hintertür. Sie öffnete sich zum Sommer hin. Die Schrauben an der Regenrinne zerschrammten mir Waden und Arme. Oben schwang ich mich auf den Balkon. Das Holzspalier brach. Auf allen Vieren kroch ich ins Schlafzimmer und zog die Vorhänge auf. Das Schlafzimmer war sauber. Sogar die Fransen an den Teppichen waren ausgerichtet. In der Küche bemerkte ich an der Kühlschrankwand einen Block mit blauen Karos, auf dessen oberem Rand mein Name stand. Ich las den Lauf meines Lebens. Laut der Notizen bestand mein Leben ausschließlich aus Zigarettenrauchen. Im Arbeitszimmer öffnete ich das E-Mail-Programm und schickte einen Brief gleichen Inhalts an alle Beteiligten. Darin beschrieb ich kurz die gesellschaftliche Situation, das Verhältnis von Kesama und seiner Kollegin, die Immobilienpreise und wie schwer es einem gewöhnlichen Qualitätsprüfer von Milchprodukten falle, zu verstehen, dass ein Mitarbeiter von Heimquadrat Objekte von 1,5 Millionen umgangssprachlich als Tschernobyls bezeichnet. Tschernobyl. Schließlich bedauerte ich, dass ich schon in diesem Alter meine Blase nicht mehr kontrollieren konnte. Ja, das ist wirklich bedauerlich. Ich steckte die Kippe in einen Blumentopf. Es war befreiend, drin zu rauchen. Seit Mitte der 80er Jahre war ich in keiner einzigen Privatwohnung mehr gewesen, in der man rauchen durfte. Die Welt ist nicht so, wie sie aussieht. Wäre sie es, wäre die Arbeit eines Verkäufers einfach und klar. Ich hätte um jeden Einsatz wetten können, dass hinter den Störanrufen ein verbitterter, alkoholisierter, städtischer Mieter steckt. Aber was war? Ein Familienvater aus dem Mittelstand, der seine Eigentumswohnung abbezahlt hat, ist uns da per E-Mail auf den Pelz gerückt. Was lernen wir daraus? Die Welt ist nicht schwarz-weiß. Sie hat mehr Farben, als der Regenbogen je haben wird. Jetzt konnte ich mir ja den Kopf der Bestie präsentieren. Der Verrückte hat mein Leben wieder ins Gleichgewicht gebracht. Und ich hatte schon gedacht, es gleitet mir aus den Händen. Nachdem ich die Tür geöffnet hatte, musste ich schnellstmöglich die Treppe hinunterrennen und Lena verbieten, in die Wohnung zu kommen. Wir müssen jetzt die Fassung bewahren. Ich berichtete ihr von dem Geruch. Rauch? In unseren eigenen vier Wänden? Ich musste wissen, ob er drin war oder nur der Rauch. Hier spricht Carlo Rehonen. Ah, gut, dass Sie sich melden. Gerade wollten wir Sie anrufen. Ich bin Hauptwachtmeister Kallio Lahti. Sie wollten mich? Sie haben vorhin eine E-Mail verschickt, die vorläufig als Geständnis aufgefasst werden kann. Würden Sie hierher kommen oder sollen wir bei Ihnen vorbeikommen? Ich konzentrierte mich auf das Schauspiel über mir. Die Hauptfigur konnte sich einfach nicht zurückhalten. Obwohl ich als Regisseur der Meinung war, dass man Zorn dosieren und Gefühle reifen lassen sollte. Die Polizisten waren der gleichen Auffassung. Einer von ihnen rief einen langen Satz so laut und deutlich, dass es kurzzeitig still wurde. Dann randalierte die Hauptfigur weiter. Schließlich hörte sie auf oder wurde zum Schweigen gebracht. Ich wusste, gleich würde es in meiner Wohnung weitergehen. Nach den beiden Hausbesuchen war ich in einem matten, undefinierbaren Zustand. Wir hatten zwei Männer kennengelernt, die übereinander im selben Haus wohnten. Zuerst der Fall Rehunen. Verliert ein Mann aus der Mittelklasse den Verstand, wird er ein Arschloch. Der Mann hat die ganze Zeit seinen gesamten Wortschatz eingesetzt, um zu beweisen, dass er in seinem Leben noch nichts Unrechtes getan hat. Ja, als würde uns das interessieren. Haben Sie eine E-Mail an eine Immobilienfirma geschickt? Nein, verdammt nochmal, das war dieser Raucher unter uns. Wir mussten einen längeren Vortrag über die Folgen des Rauchens über uns ergehen lassen, bis mein Kollege Kohonen das Referat abwirkte, indem er schrie, wenn das nicht bald aufhört, stecke ich der ganzen Bande hier eine an. Der Mann fing an zu stammeln, die Frau zu weinen. Dann der komische Kauz ein Stockwerk tiefer. Der machte die Tür für meinen Geschmack viel zu schnell auf, als ob er wüsste, dass wir kommen. Wollen Sie eine Zigarette? Gern. Er gab sie mir. Ah, die gleiche Marke haben wir in Rehunens Wohnung gefunden. Da, ich wusste doch, dass der Kerl heimlich raucht. Ich bemerkte auf dem Fußboden ein Notizbuch, eine Art Tagebuch. Darauf stand Aufzeichnungen eines Mannes von der Heimatfront. Häuser und Menschen. Könnte ich ein Glas Wasser haben, bitte? Er holte es mir. Inzwischen steckte ich das Notizbuch in meine Tasche. Der Umzugstag, 6.49 Uhr. Die letzten Monate und Wochen sind schnell vergangen. Den Rest des Weges will ich in Ruhe zurücklegen. Ich stecke den fertig ausgestellten Kaufvertrag in meinen Rucksack. Das Notizbuch kann ich nicht finden. Heute ist der Tag, für den ich seit fast 6 Monaten gelebt habe. Heute bekomme ich meine Familie zurück und führe sie in ein hellgelbes Haus. Ich schaue mich im Spiegel an. Wie ein Marder sehe ich aus. Ein Hermelin bin ich. 7.22 Uhr. Die Nächte vor langen Arbeitstagen sind immer gleich. Der Schlaf kommt in Stundenschüben. Das Nervensystem steht in Flammen und das Laken ist am Kopfende zerknüllt. Ich habe keine Lust, in der Küche mit Kaffee und Toastbrot zu hantieren. Ich beschließe, zur Tap-Oil-Tankstelle zu fahren. Ich habe den Kaffee halb getrunken, da erschreckt mich ein Geräusch. Neben mir schrammt ein Stuhl quietschend über den Boden. So ein Jogger zwängt sich an einen Tisch. Umständlicher geht's wohl nicht mehr. Er muss sich mit seinem Rucksack in so eine enge Lücke quetschen. Glotzt mich an wie ein Wilder aus dem Wald. Vielleicht ist er verrückt. Stachelt man nur an, wenn man zurückguckt. Ich schwenke den Blick zum Fenster. 7.35 Uhr. Als ich die Augen aufmache, scheint die Sonne durch das schmutzige Fenster und macht sämtliche Fingerspuren sichtbar. Macht nichts, wenn es nicht sauber ist. Heute schon gar nicht. Cindy säuselt neben mir. Diese Nacht hat sie in meinem Bett schlafen dürfen. Ich zause ihr die Haare. Rate mal, was heute für ein Tag ist. Heute gehen wir das Haus angucken. Hast du was genommen? Was? Na, irgendwas? Beruhigungsmittel oder wie? Ach, du weißt ja, dass ich nichts nehme. Helena, ich bin mir in dieser Sache einfach so sicher. Kommt doch bitte und schaut's euch an. Wir müssen uns auch überhaupt nicht versöhnen. Kommt einfach und schaut's euch an. Hm? Na gut. Willkommen, so hat er noch nie geredet. Er hat mich irgendwie zum Schmelzen gebracht mit seinen Worten. 7.42 Uhr. Ich dränge mich dir nicht auf, Kesama. Wir werden uns heute noch im Zeichen der Arbeit begegnen. Wenn alles vorbei ist und der Kauf abgewickelt, lösen wir uns wieder voneinander, wie zwei Raumschiffe, die zufällig auf dieselbe Umlaufbahn geraten sind. Ich habe hier in meinem Rucksack Post für dich. Aber die gebe ich dir nicht persönlich. Und genau genommen ist sie für Merja. Selber schuld. Du hast mich nicht angerufen, mir kein neues Angebot gemacht. Du zwingst mich dazu, den Postmann zu spielen. Ich sehe dich an. Du weichst meinem Glück aus. Das würde ich auch tun, wenn ich du wäre. Ja? Ja. 12.09 Uhr. Den glotzenden Verrückten habe ich mir aus dem Kopf geschüttelt. Jetzt sitze ich im Büro und lerne die Hausbeschreibungen auswendig. Das Handy klingelt. Mal wieder Merja. Merja. Ich gehe ran, komme aber nicht dazu, irgendetwas zu sagen, weil ich von der anderen Seite überschüttet werde. Zwar laut. Ich verstehe bloß, dass die Post ausnahmsweise auch heute am Sonntag ausgetragen worden ist. 12.10 Uhr. Ich sitze auf einem Stein, ungefähr 300 Meter von meinem Haus entfernt. Er kommt mir entgegen, lässt sich aber nicht besänftigen, obwohl ich beruhigend auf ihn einrede. Was verliere ich, wenn ich die Geduld bewahre? Viel. Ich packe ihn am Hals, drücke zu, so fest ich kann. Er röchelt. Ich drücke weiter, kümmere mich nicht darum, dass ihm die Töne wie die Haare ausgehen. Er zuckt mit dem ganzen Leib. Der Hals fühlt sich an wie ein unwahrscheinlich dickes Seil. Ah, das war's. Ich schleife ihn zum Schuppen, mache die Tür auf und lege ihn neben den Rasenmäher. Der Schuppen ist praktisch und schön. Ich fühle mich gut, entspannt. Alles in bester Ordnung. 12.16 Uhr. Es knurrt und zittert der Wiki so da draußen. Ich gehe vor die Tür, aber der Hund ist nirgendwo zu sehen. Jemand kommt aus dem Schuppen. Es ist der Joker. Hey, was mache ich jetzt? Wo ist Wiki? Ach, der Hund, der war zornig. Ich habe ihn ein bisschen schlafen gelegt. Ich bin Matti Virtanen. Du erinnerst dich bestimmt? Was willst du? Ich bin gekommen, um das Geschäft abzuschließen. Ich habe hier den Kaufvertrag und 100.000 Mark Handgeld dabei. Jetzt lass uns mal reingehen. Die Besichtigung ist ja später. Ich weiß, was ich kaufe. Das kann ich nicht. Du kannst. Ich rufe die Polizei. Ich packe Oxanen unter dem Arm und führe ihn die Treppe hinauf und ins Haus. Dort setze ich ihn auf einen Stuhl. Ich habe dir nichts getan. Verschwinde. So, hier, das sind 100.000 Finnmark Oxanen. Das ist das Handgeld. Die restlichen 800.000 bekommst du morgen, wenn die Banken offen haben, ja? Das Haus kostet 1.200.000. Es kostet 900.000. Nein, es doch, kostet 900.000, das ist der Preis für ein Frontkämpferhaus, wenn es ein Mann von der Heimatfront kauft. Ein was? Ein Mann von der Heimatfront. Ich bin ein Heimatfrontkämpfer. Ach, jetzt liest du doch mal den Kaufvertrag genau durch, Oxanen, dann verstehst du mich auch. 12.20 Uhr. Bei der Polizeiarbeit hat man selten die Gelegenheit, mit der Seele eines Kunden nähere Bekanntschaft zu schließen. Erschwert wird das Ganze dadurch, dass die meisten von ihnen gar keine haben. Darum war es auch so bereichernd, dieses Tagebuch zu lesen. Das hier ist ein umfassendes, hundertseitiges Geständnis. Aber es ist noch viel mehr. Seine Behauptungen und Schlussfolgerungen sind zum Teil zwar ziemlich plump, unter den Umständen aber verständlich. Als Frau bin ich in vielen Punkten seiner Meinung. Als Polizistin in keinem. 12.21 Uhr. Oxanen liest den Kaufvertrag. Seine Hände zittern. Ich verstehe nicht, warum. Was sagst du? Prima Bedingung, oder? Ich kann nicht. Verschwinde. Du kriegst die Uhr und das Geld. Och, jetzt bring doch nicht alles durcheinander. Hast du das Papier genau durchgelesen? Oxanen nickt. Bis zum Ende? Oxanen nickt. Nimm das Geld und alles, was du willst. Jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Hör doch mal. Ja. Also, der Käufer, ja, verpflichtet sich zu Folgendem. Der Verkäufer, da heißt du Oxanen, darf bis zu seinem Tod in dem Haus wohnen bleiben. Sein Zimmer befindet sich im ersten Stock, das ehemalige Zimmer seines Sohnes. Der Käufer verpflichtet sich, Oxanen an jedem Kalendertag des Jahres 2 warme Mahlzeiten zuzubereiten. Auch sonst verfügt Oxanen im Haus über die gleichen Rechte wie der Käufer und seine Familie. Na, was sagst du? So, würdest du jetzt einfach hier unterschreiben. Ich halte Oxan in den Kaufvertrag hin. Er ist groß und böse und macht mit mir, was er will. Wann kommt Reno? Ist Vicky tot? Warum kommt er nicht und beißt den da? Ich kann meinen Namen nicht dahin schreiben. Kann ich jemand zur Tür reinkommen und den da fortschaffen? Soll ich ihm die Hand führen? Das wäre peinlich. Immerhin ist er ein Mann, der an der Front gekämpft und sich mit eigenen Händen sein Haus gebaut hat. Schreib jetzt deinen Namen dahin, Oxanen. 1,1... Nein! 900.000, du Uhu! Ach, kapierst du das nicht? Ich hab nicht mehr Geld. Ach, verdammt nochmal! Auf dem Fensterbrett liegt das Messer. Komm ich da dran? Ist die Klinge überhaupt noch scharf? Ich schreibe meinen Namen nicht, so viel steht fest. Dieser Mann wird mein Haus nicht kaufen. Oh. 12.25 Uhr. Sirko blickt auf die Uhr. Bald müssen wir gehen. Mir kommen die Tränen. Bei dem, was ich durchmache, muss ich ständig und aus den verrücktesten Gründen heulen. Sini kommt und will wissen, warum ich weine. Die Mama freut sich nur, antworte ich. Stimmt nicht, widerspricht sie. Doch, antworte ich. Ich schnappe sie mir, da lacht sie und ihr Lachen steckt mich an und der Wind wirft mir ihre Haare vor die Augen. Durch die Strähnen hindurch sehe ich Sonnenpunkte auf dem Meer flackern. Die Möwen schießen von oben herab wie Dolche und nehmen sich, was ihnen zusteht. 12.26 Uhr. Ich setze das Wasserglas an und spüre einen Stich in der Seite. Das Glas fliegt auf den Boden. Ich schlage mit der Hand aus, sie trifft Oxanens Schläfe, er fällt hin. Ich setze ihn auf den Stuhl und hau ihm noch eine runter. Er schreit, weint, zittert. Du wirst jetzt unterschreiben. Ich nehme seine rechte Hand fest in die meine und stecke den Stift hinein. Gemeinsam schreiben wir seinen Namen unter den Kaufvertrag. Für den Rest des Tages hatte ich ganz andere Pläne. Aber jetzt muss ich ihn in den Keller bringen. Was macht er denn? Er packt mich unter den Armen. Gleich sterbe ich. Wo ist Reno? Ist Vicky tot? Bringt er mich gleich um? Mir ist schwindelig. Sticht in der Brust. Die Martha wartet auf mich. Das hat sie gesagt. 12.45 Uhr. Die Besichtigung fängt erst um 9:30 an, aber... Nach Hause kann ich nicht. Der Postmann war vor mir da. Ich bin mir sicher, dass Merja gleich am Montag die Scheidungspapiere einreicht. Das Beweismaterial von diesem Rehhuhnen ist evident. Also beschließe ich, nach Mauno Neva zu fahren. Ich biege auf Oxanens stilles Grundstück ein. Niemand macht auf. Komisch. Er hat doch ausdrücklich damit gedroht, er werde bei der Besichtigung daheim sein. Kesama. Guten Tag. Ein unbekannter Mann kommt heraus. Ja, du kommst eine halbe Stunde zu spät. Er schwenkt ein Blatt Papier. Was soll das sein? Das ist ein Kaufvertrag. Oxanen hat mir gerade diese Immobilie verkauft. Aber es geht nicht. Ich meine, das ist illegal. Unsere Firma hat einen Vertrag. Sagen Sie mal, wer sind Sie? Der Postmann. Was zum Teufel? Und der Geldmann. Du? Was, ich? Du hast mich und uns die ganze Zeit terrorisiert? Ich habe getan, was ich konnte, um meiner Familie ein Haus zu beschaffen. Oh, dieses Papier da, das ist wertlos. Ist es nicht. Aber du wirst mir die Vermittlungsgebühr bezahlen müssen. Werde ich nicht. Ich habe das Objekt selbst entdeckt und mit dem Verkäufer über den Preis verhandelt. Also, wo ist Oxanen? Er schläft. Ja, wecke ich den, so kann man doch keine Geschäfte machen. Du weckst ihn nicht. Lass mir den Mann machen. Bisschen ausruhen. Das werde ich so nicht hinnehmen. Und ob du das hinnehmen wirst. Richte deiner Frau schöne Grüße aus. Ich bin kein gewalttätiger Mensch. Ich habe noch nie jemanden geschlagen, noch nicht mal geschubst. Ich will auch jetzt keine Ausnahme machen, sondern gehe zum Wagen. Ich muss muss Lacio anrufen. Ich muss sofort ein Brötchen kriegen. Ich muss mich setzen. Wie macht man eine Besichtigung rückgängig? Kann man das überhaupt? Gott. Die Welt ist ein Abgrund. Und ich bin im freien Fall Richtung Boden. 13.02 Uhr. Ich befehle den Männern, um das Haus herum Stellung zu beziehen. Ich selbst gehe zur Tür. Hat ja wahre Schreckensbilder gemalt, dieser Reno. Will durch das Kellerfenster einen Fremden gesehen haben, der seinem Freund Taisto die Hände auf den Rücken gebunden hätte. Und sein Hund, der Vicky, war auch verschwunden. Mir ist völlig klar, wer dieser Fremde sein muss. Ich blicke durch das kleine Fenster. Ich sehe einen alten Mann auf einem Stuhl. Der Kopf hängt ihm auf die Brust. Virtanen sehe ich nicht. Ich öffne die knarrende Briefschlitzklappe. Hallo, Matti Virtanen. Hier spricht Hauptwachtmeister Marita Kaliolahti. Kommen Sie heraus, dann klären wir die Situation in aller Ruhe. Keine Reaktion. 13.04 Uhr. Sie kommen und machen alles kaputt. Sie glauben, ich hätte Böses im Sinn. Ich gehe in den Keller und sage Oksanen, das Essen sei in 40 Minuten fertig. Ich erzähle ihm, dass Nudelauflauf nur eines der Grundrezepte aus meinem Repertoire sei. Bei uns werde er nahrhafte finnische Kost von A bis Z bekommen. Wir müssen bloß verhindern, dass die da draußen alles kaputt machen. 13.05 Uhr. Kohonen kommt und teilt mir mit, dass eine Frau und ein kleines Mädchen am Gartentor stehen. Die Frau behauptet, sie wäre mit Matti Virtanen verheiratet. Ich gehe zu ihnen, stelle mich vor und berichte ihnen, was ich weiß. Die Frau fängt an zu weinen. Wir vereinbaren, dass sie sich im Streifenwagen auf den Rücksitz setzen. Ich gehe zu dem kleinen Fenster. Wie kann sie es wagen? Verschwindet! Das hier ist ein normaler Hauskauf, sonst nichts. Du hast einen alten Mann als Geisel. Das ist keine Geisel, er bleibt hier wohnen. Wir haben darüber einen Vertrag. Verlasst mein Grundstück! Das können wir nicht. Du musst herauskommen oder wir kommen rein. Das könnt ihr nicht. Das ist mein Haus. Ich steige auf einen Stuhl, um die Polizistin sehen zu können. Sie ist nicht da. Aber ich sehe in ein blaues Auto. Helena und Sini. Da sitzen sie und warten auf mich. Sie sind zu früh gekommen. Oh, macht nichts. Der Auflauf ist bald fertig. Weißt du, ich hole jetzt Helena und Sini. Ich komme gleich wieder. Dann essen wir. Oksanen zittert. Ob ihm kalt ist? Ja. Ich muss ihn besser zudecken. Ich gehe die Treppe hinauf, in die Diele, mache die Tür zum Licht auf. Die Sonne blendet mich. Ich kann keine Einzelheiten erkennen und lege beide Hände als Schirm über die Augen. Sie ergreifen seine Handgelenke. Wir ergreifen seine Handgelenke. Meine Handgelenke werden ergriffen. Sie drehen ihm die Arme um. Man dreht mir die Arme um. Wir drehen ihm die Arme um. Es klickt. Es klickt. Es klickt? Für einen Augenblick biegt der Wind ein Zweig der großen Birke vor die Sonne. Und ich kann die beiden sehen. Helena. Und Sini. Helena. Aus dem Leben eines unglücklichen Mannes. Hörspiel nach dem Roman von Kari Hotakainen. Übersetzung aus dem Finnischen, Stefan Muster. Es sprachen Matti Virtanen, Andreas Fröhlich, Helena, Sansi Neu, Kesama, Peter Kämpfe, der Veteran, Jörg Plewer, der von oben, Stefan Schad, die Staatsgewalt, Leslie Morton, Lakio, Isabella Grote. In weiteren Rollen Rolf Becker, Kerstin Hilbig, Anne Moll und Anne Weber. Technische Realisation Rudolf Grosser und Sabine Kaufmann. Regieassistenz Stefanie Philips. Hörspielbearbeitung und Regie Sven Stricker. Produktion Norddeutscher Rundfunk 2007. Dramaturgie und Redaktion Henning Rademacher.